Erster, die Israeliten nahmen verbotene Dinge. Achan aus dem Stamm Juda nahm etwas Verbotenes. Darum wurde Gott sehr wütend auf die Israeliten. Zweiter, Josua schickte Männer von Jericho nach Ai. Ai lag bei Beth-Aven, östlich von Bethel. Er sagte, geht und schaut euch das Land an. Die Männer gingen und sahen sich Ai an. Dritter, dann kamen sie zu Josua zurück. Sie sagten, nicht alle Leute müssen gehen. 2.000 oder 3.000 Männer reichen, um Ai zu besiegen. Du musst nicht das ganze Volk schicken. Dort sind nur wenige Leute. 4. Ungefähr 3.000 Männer gingen dorthin. Aber die Leute von Ai besiegten sie. Die Israeliten mussten fliehen. 5. Die Leute von Ai töteten etwa 36 Männer. Sie jagten sie vom Stadttor bis Saharim. Sie töteten sie am Berg. Das Volk hatte große Angst. 6. Josua zerriss seine Kleider. Er warf sich vor der Lade Gottes auf den Boden. Er lag dort bis zum Abend. Die wichtigsten Männer Israels waren auch da. Sie streuten Erde auf ihre Köpfe. 7. Josua sagte, ach Herr, Gott. Warum hast du uns über den Jordan geführt? Willst du uns den Amoritern geben, damit sie uns töten? Wir wollten lieber jenseits des Jordan bleiben. 8. Aber Herr, bitte. Was soll ich sagen? Die Israeliten mussten vor ihren Feinden fliehen. 9. Wenn die Kanaaniter und alle Leute im Land das hören, werden sie uns einkesseln. Sie werden uns ganz vernichten. Was wirst du für deinen großen Namen tun? 10. Gott antwortete Josua, steh auf. Warum liegst du noch auf dem Boden? 11. Die Israeliten haben etwas Falsches getan. Sie haben mein Gebot nicht befolgt. Sie haben etwas Verbotenes genommen. Sie haben gestohlen und das Gestohlene versteckt. Sie haben es unter ihre Sachen gelegt. 12. Darum können die Israeliten nicht gegen ihre Feinde kämpfen. Sie müssen fliehen. Sie haben etwas Verbotenes bei sich. Ich werde nicht mit euch sein, bis ihr das Verbotene entfernt habt. 13. Steh auf. Bereite das Volk vor und sage, macht euch bereit für morgen. Gott, der Gott Israels, sagt, ihr habt etwas Verbotenes bei euch, Israel. Darum könnt ihr nicht gegen eure Feinde kämpfen. Ihr müsst das Verbotene entfernen. 14. Morgen früh sollt ihr Stamm für Stamm kommen. Gott wird einen Stamm auswählen. Dann sollen die Männer dieses Stammes einzeln kommen. 15. Wer das Verbotene hat, den soll man verbrennen. Auch alle seine Sachen. Denn er hat Gottes Gebot nicht befolgt. Er hat etwas Schlimmes in Israel getan. 16. Am nächsten Morgen ließ Josua die Israeliten Stamm für Stamm kommen. Gott wählte den Stamm Juda aus. 17. Dann ließ er die Familien von Juda kommen. Gott wählte die Familie der Serachiter aus. Dann ließ er die Serachiter Familie für Familie kommen, Mann für Mann. 18. Und dann wurde Achan ausgewählt. Er war der Sohn von Kami, Sabdi und Sera aus dem Stamm Juda. 19. Josua sagte zu Achan, mein Sohn, ehre Gott, den Gott Israels. Sage ihm die Wahrheit. Sag mir, was du getan hast. Verstecke nichts vor mir. 20. Achan antwortete Josua, ja, ich habe etwas Falsches getan gegen Gott, den Gott Israels. Ich habe das und das getan. 21. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Sinear. Ich sah auch 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, der 50 Schekel wog. Ich wollte diese Dinge haben und nahm sie. Sie sind in meinem Zelt im Boden vergraben. Das Silber liegt darunter. 22. Josua schickte Boten. Sie rannten zu Achans Zelt. Dort fanden sie die Sachen im Boden vergraben. Das Silber lag darunter. 23. Sie nahmen die Sachen aus dem Zelt. Sie brachten sie zu Josua und allen Israeliten. Sie legten sie vor Gott hin. 24. Josua nahm Achan, den Sohn Seras. Er nahm das Silber, den Mantel und den Goldbarren. Er nahm auch Achans Söhne und Töchter. Er nahm seine Rinder, Esel und Schafe. Er nahm sein Zelt und alles, was Achan gehörte. Alle Israeliten waren dabei. Sie brachten alles ins Tal Akor. 25. Josua sagte, du hast uns Unglück gebracht. Jetzt soll Gott dir Unglück bringen. Alle Israeliten warfen Steine auf Achan. Sie verbrannten ihn und steinigten ihn. 26. Dann machten sie einen großen Steinhaufen über ihm. Dieser Steinhaufen ist noch heute dort. Gott war nicht mehr wütend. Darum heißt dieser Ort bis heute Tal Akor.